Diese Selbstverständlichkeiten, die anders geworden sind, sind für uns alle anders geworden. Die 70-Jährigen heute leben natürlich anders als die 70-Jährigen vor 50 Jahren, und das könnte man für alle Altersgruppen durchmachen. Bezogen auf Jugendliche gibt es allerdings eine Spezifik, die ist die, dass die heutige Situation selbstverständlich eben von Jugendlichen eine ist, in die sie von Anfang an mit einbezogen waren. Das ist gewissermaßen die Luft, die sie atmen, die Luft, in die sie hineingeboren sind. Während, wenn wir Erwachsenen diese Phänomene erleben, dann stehen die ja meistens in einem gewissen Kontrast zu der Art, wie wir die Kindheit oder die Vergangenheit erlebt haben. Diese Veränderung von Selbstverständlichkeiten, über die ich gleich sprechen werde, sind allerdings nicht einfach abfragbar. Ich kann natürlich ein paar Jugendlichen ein Mikrofon unter die Nase halten und fragen, welche Selbstverständlichkeiten haben sich geändert. Da komme ich nicht so weit. Weil die Antworten der Jugendlichen, und das sieht man dann oft in der Presse, sind also ganz normal sozusagen, ebenso konventionell wie erwartbar. Und aus dem Wortlaut solcher Antworten kann ich überhaupt nichts ablesen oder sehr wenig. Auch die Standardforderung, die bei Vortragsveranstaltungen vielleicht auch wie dieser jedes Mal kommt, sehr pathetisch wird dann gesagt, bitte nicht über die Jugend reden, sondern mit ihr, ist nicht sehr erkenntnisfördernd. Ich kann natürlich jetzt auch zwei 16-Jährige neben mich setzen und die können da ab und zu was zu sagen. Aber das ist keine Alternative, entweder mit Jugendlichen reden oder über sie, sondern das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn ich über die Veränderung von Selbstverständlichkeiten rede, kann ich das nur tun, indem ich versuche, eine Distanz zu gewinnen, also aus den Selbstschilderungen der Menschen, aber auch aus meinen eigenen als Altersmensch, etwas herauszutreten. Das tun Theoretiker, das ist ebenso ärgerlich wie wertvoll. Es ist ärgerlich, weil es sozusagen die Binnenbeschreibung überschreitet und dann sitzen natürlich jede Menge 17-Jährige da und sagen, sehe ich gar nicht ein, finde ich mich nie wieder. Andererseits wertvoll, weil es nötig ist, unsere eigenen Altersbeschreibungen hin und wieder mal von außen zu betrachten, so wie ein Ethnologe quasi im Inland seine Studien treibt. Also das, was ich tue, ist eine Interpretation, nicht mehr und nicht weniger. Und sie ist deshalb hypothetisch, es ist ein Deutungsvorschlag. Und es ist nicht die Behauptung, ich von der erhobenen Warte oder ich mit einem privilegierten Zugang zur Wahrheit. Ich sage euch mal, wie es ist. Lassen Sie mich einmal drei Veränderungen von Selbstverständlichkeiten, die ich interessant finde, charakterisieren. Nebenbei gesagt, wenn sich jemand wundern sollte, wie ich nun dazu komme, gerade drei zu haben. A, wir lieben Wissenschaftler Dreierpakete, das ist irgendwie eine Tradition. Aber es hat auch damit zu tun, dass es in der Sozialphilosophie eine gewisse Richtung gibt, wo man sagt, wir leben eigentlich in drei Welten, drei Ebenen von Welten, die wir uns quasi selber zurechtbasteln als handelnde soziale Wesen. Da will ich nicht groß drüber sprechen, ich will das nur einmal benannt haben. Wir leben in einer objektiven Welt, wir leben in einer sozialen Welt der geteilten Normen und wir leben in einer subjektiven Welt unseres Innenlebens und das Innenleben und des Innenlebens anderer. Und diese drei Welten, eine objektive Welt, eine soziale Welt und eine subjektive Welt, die sind quasi der Hintergrund dessen, was ich Ihnen erzählen möchte. Ich möchte da aber Aspekte nur herausnehmen, nämlich auch wirklich nur drei Aspekte auf jeder Ebene. Ein erster Aspekt, der mir interessant zu sein scheint, wo sich Selbstverständlichkeiten geändert haben, ist, dass wir eine ungeheure Ausweitung von Thematisierung heutzutage haben. Das heißt, es gibt für alle Phänomene der Realität Sprachen und diese Sprachen sind im Prinzip jedem zugänglich, der daran will. Man kann über alles sprechen, wenn man will. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so im Alltag. Erinnern Sie sich bitte mal dran, vielleicht können Sie sich daran erinnern, ich weiß es noch, wie ich mich gewundert habe, wie ich das erste Mal hörte, es würde jetzt, das Wort kannte ich natürlich nicht, es würden jetzt Talkshows im Fernsehen gebracht werden. Also die Vorstellung, war wahrscheinlich Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er, dass sich da Leute hinsetzen und im Fernsehen unterhalten, war doch sehr eigenartig. Die Vorstellung, dass diese Leute Alltagsthemen besprechen, sodass wir vor dem Fernsehapparat sitzen und zuhören, was Leute über unsere Realität sagen, war damals noch fremd. Es geht nicht nur um Sprache, es geht auch um den ungeheuren Ansturm von Bildern, den jeder von sich, den jeder erlebt, wenn er nur die Tagesschau anstellt. Bilder, deren man sich kaum erwehren kann, mit beträchtlicher Aufdringlichkeitskraft, wo auch eine Bebilderung der Welt in einem Umfange stattfindet, den man sich früher nicht hätte träumen lassen. Denken Sie, 5, 6 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau, an die Situation, als diese Monitorsendung war, wo Leute gewarnt wurden, bestimmten Fisch zu essen, weil da Würmer drin sind und der Fischverzehr in der ganzen Bundesrepublik von einem Tag auf den anderen, ich glaube, bis zu 40% nachließ. Wird ja hier die Gegend wahrscheinlich besonders getroffen haben. Also solche Effekte, dass kleine Trends und große zivilisatorische Gefahren und Kriege, aber auch ungefährliche Themen sozusagen ständig auf uns niedergehen, scheint mir ein sehr neues Environment, ein neuer Kontext, eine neue Selbstverständlichkeit zu werden. Wenn Sie mal kurz den Kontrast aufmachen, es gibt doch dieses beliebte Filmgenre der 50er Jahre, der Heimatfilm. Und der Heimatfilm hat, wenn man dahinter schaut, meistens einen Plot. In der Handlung sieht das so aus, dass da ein Paar sich bildet und man ist schon in Hoffnung, dass die sich finden werden. Und dann kommt es meistens so, dass er am Brunnen steht, sie in einiger Ferne. Eine dritte Frau kommt hinzu, sie sieht das von Weitem, er legt, der Zuschauer weiß, es ist gar nicht so gemeint, aber er legt den Arm um die dritte Frau und dann dauert so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Filmzeit, bis sich auflöst, das war gar nicht so gemeint. Wenn Sie so einen Film heutigen Jugendlichen zeigen, kommt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Nachfrage, warum fragt er sie nicht? Also die Vorstellung, dass es gewissermaßen keine Worte gibt, entweder weil man sich nicht getraut oder weil man die Worte nicht hat, das ist die Vergangenheit. Wenn man die ältere Generation, also sagen wir mal unsere Großeltern, über so eine Themen gefragt hätte, hätten sie oft die Antwort gegeben, wir hatten früher gar keine Zeit, an sowas zu denken. Es ist keine Zeitfrage, es ist tatsächlich eine Frage der Semantik, also der zur Verfügung stehenden Sprache, und diese Semantik hat sich geändert. Der Vorteil der neuen Situation ist, dass sich die Grenzen zwischen den Generationen nicht mehr über Zugang zu Wissen oder Versperrung von Wissen definieren. Der Normalfall war ja früher, dass man bis in ein beträchtliches Alter irgendwann rausgeschickt wurde von den Erwachsenen, dafür bist du zu jung. Heute leiden Erwachsene darum, dass sie häufiger rausgeschickt werden mit den Worten, dafür bist du zu alt. Das suchen sich Jugendliche dann aus, aber gewissermaßen die Definition, hier darf keiner ran an dieses Wissen, weil das nur für Erwachsene ist, die gilt sicher nicht mehr. Der Vorteil ist also, dieser Zugang hat sich für junge Leute, für Kinder wie Jugendliche ungeheuer erweitert. Der Nachteil ist natürlich, dass ich diesen Ansturm von ganz, ganz vielen Themen in irgendeiner Weise verkraften muss. Und das findet meistens so statt, dass diese Themen und diese Bilder, die auf mich einstürmen, im Grunde unter ganz bestimmten Perspektiven verkraftbar gemacht werden. Also die Welt wird sozusagen zugespitzt auf handhabbare Perspektiven, die Jugendliche haben, die Kinder haben, die verschiedenen Milieus von Jugendlichen nochmal für sich selber aufbauen. Also es gibt weniger einen Deutungskanon, der in einer Kultur sagt, das und das haben wir von Faust zu halten und das von der Technik und das von Theater, sondern es gibt riesig gewachsene Deutungsspielräume, wo die einzelnen Milieus mit diesen Themen mehr oder weniger machen können, was sie wollen. Der Preis, der hierfür gezahlt wird, ist, dass sehr oft jetzt diese Respezialisierung, könnte man sagen, also das Zuschneiden, damit ich wieder damit umgehen kann, sehr eng wird, sehr rigoros ist, in Gefahr ist, dass die Eigenperspektive ganz, ganz, ganz wichtig genommen wird und eine allgemeine Perspektive verloren geht. Ich kann das bis hin zu Studenten sehr häufig erleben, wenn ich von irgendeiner Zeitphänomen spreche, das ein paar Jahrzehnte her ist, das ich zum Beispiel auch nicht biografisch erlebt haben muss, dann geben die sehr oft die Antwort, das können wir doch gar nicht wissen, das haben wir ja gar nicht erlebt. Also es ist die Vorstellung, was man nicht selber mitgekriegt hat, da kann man eigentlich auch nicht so viel von wissen. Es ist die Vorstellung, entweder ich habe eine eigene Perspektive darauf oder es ist mir ungeheuer fremd. Das heißt, es ist einerseits ein Einbrechen von allgemeinen Themen in jeden Alltag und die Gegentendenz hierzu ist, dass alle Themen auf eine Eigenperspektive von Gruppen, manchmal auf eine Eigenperspektive von Individuen zugespitzt werden. Darin kann das Problem liegen, dass man gewissermaßen Neues gar nicht an sich ranlässt, sondern alles, was Neues mit dem eigenen Code, mit dem eigenen Perspektive, mit der eigenen Sichtweise immer schon wieder an sich annähert, dadurch Neues nicht mehr entsteht, sondern man immer in dem, was man schon kennt, schwimmt. Beide Phänomene, die ich hier eben schildere, dieses Hereinschlagen der allgemeinen Themen in jeden kleinen Alltag und das Zuspitzen auf eine verengte Eigenperspektive, Beide Themen haben einen gewissen Effekt, der auch nicht nur, Befreiung ist, sondern der auch Trivialisierung ist. Trivialisierung in dem Sinne, dass wenn alle Themen verfügbar sind, wird es sehr, sehr viel schwerer für sich selbst, eine Art Bedeutsamkeitsgefühl zu entwickeln, wenn man älter wird, weil es kein Erfolgserlebnis mehr ist, in die Welt der Erwachsenen hineinzuwachsen. Die Skripte, wie die Welt der Erwachsenen offenbar ist, sind immer schon fertig. Ich habe eher das Problem, in das Skript reinzupassen und nicht so sehr das Problem, irgendwann mal dahinter zu kommen, was das für ein Skript ist. Das heißt, die Trivialisierung besteht darin, dass alles als immer schon bekannt erlebt wird und Erwachsene das häufig bestätigen, indem sie nun auch sehr abgeklärterweise Jugendlichen auch sagen können, haben wir alle schon gehabt, kennen wir. Und da die Erwachsenen ja selber Jugendlichkeitslebensformen näher sind als in früheren Generationen, wird es schwieriger für junge Leute, sich da selber den Platz und das Gefühl für eine eigene Originalität zu schaffen. Also eine Tendenz ist, dass diese Thematisierung in jeden Alltag hineinschlagen, dass sie eine ungeheure Zugänglichkeit haben, das ist ein guter Effekt, ein interessanter Effekt, aber der Preis, der gezahlt wird, ist, dass heute das Beharren auf einer Eigenperspektive egozentrische Züge bekommt. Eine zweite Tendenz, die ich Ihnen nennen möchte, könnte man nennen, und das ist bezogen auf die Ebene der sozialen Welt, Jugendliche haben Teil an einem weltweiten Prozess der Informalisierung. Informalisierung heißt, ein bisschen schlicht gesagt, es wird lockerer in den sozialen Umgangsformen. Informalisierung, also das Gegenteil von Formalität, ist eine Begleiterscheinung von allen Traditionsverlusten. Es geht eine Fülle von starren Regeln, von Etikette, von disziplinären Techniken verloren oder keiner nimmt sie mehr so ernst. Wenn Sie mal überlegen, was vor 2, 3 Generationen für einen riesen Aufwand noch gemacht wurde, mit Schönschrift, mit Geradesitzen, mit Tischsitten, mit Vorstellregeln, mit Tanzstundenregeln und. Es war eigentlich das gesamte Leben eingeteilt in eine Fülle von Regelwerken, in die ich ganz allmählich hineingedrückt, manchmal auch hineingeprügelt wurde. Diese vielen, vielen Regelwerke sind sehr, sehr brüchig geworden und viele oft überhaupt nicht mehr vorhanden. Noch in den 50er Jahren, das ist die Zeit meiner Kindheit, gab es die dollsten Geschichten über Amerikanisierung oder erstmal über Amerika, dass die also die Füße auf dem Tisch hätten beim Sitzen oder dass die Männer da die Hose, das Hemd über den Gürtel hängen haben, dass die Frauen sich grell schminken und so weiter und so weiter. Und eigentlich mit dem Beginn der Rock'n'Roll-Bewegung wurde interessant dieses Lässigkeitsideal, was dann auch über den großen Teich rüberkam und sicherlich eine ungeheure kulturelle Befreiung dann für diejenigen waren, die sich nach ganz vielen Wohnzimmerschlachten einen gewissen Zugang zu diesen subkulturellen Bewegungen erkämpft hatten. Die Verbotsquoten waren ja noch erheblich. Ich weiß, dass meine Schwester, die damals aufs Gymnasium ging, Mitte der 50er Jahre das absolute Verbot bekam, Hosen zu tragen in den Schulen. Da gab es so richtig so Rundbriefe an die Eltern. Was erlaubt war, dass man Hosen anhatte als Mädchen und dann einen Rock darüber tragen durfte. Den hatten die Mädchen dann in Taschen dabei. Der wurde vor der Schule über die Hosen gemacht. So ging man in die Schule und wenn die Schule fertig war, haben die den Rock wieder abgenommen und in die Aktentasche getan. Es gab Dramen wegen aller möglichen Dinge, die man heute als Kleinigkeiten verbuchen würde. Die Haarlängen, um die es damals ging in den Schlachten, das ist ungefähr so wie jetzt der Haarschnitt von Volker Rühe, also ganz leicht über dem Ohr. Das hat schon zu Szenen in den Elternhäusern gereicht. Mit dieser Enttraditionalisierung ist verbunden also eine gewisse Zunahme von Lässigkeit. Die Situationen werden nicht mehr so starr vordefiniert. Wenn Sie in Urlaub fahren, da werden Sie im Flugzeug sehr viele Paare erleben, die im Jogginganzug, Paarlook dahin fahren. Wenn man sich da früher wohl oder übel fein gemacht hätte. Also es werden gewissermaßen Wohnzimmeratmosphären über die Gesamtgesellschaft drüber gekippt. Und jeder kann das ja auch machen, ist ja auch gar nicht schlimm. Es führt natürlich auch zu gewissen Entritualisierungen, die es dann schwerer machen, neue Rituale zu erfinden. Das hat sich in letzten Zeiten wieder etwas abgeschwächt, aber ich kann mich in den 80er Jahren an sehr viele Geburtstage erinnern, wo ich gar nicht rauskriegte, wer eigentlich Geburtstag hat, weil das nicht so auffallen sollte. Oder weil die Leute sagten, schenk mir nichts, schenk mir lieber was, wenn du mich mal magst. Das hat meist zur Folge, dass man gar nichts geschenkt bekommt. Aber der Witz war eigentlich der, dass sozusagen geschlossene Situationen, also Situationen, die kulturell definiert werden durch ein Regelwerk und wo klar ist, was man zu erwarten hat, allerdings auch, wo man erwarten kann, was nicht passieren wird, dass solche geschlossene Situationen seltener passieren. Heute sind Situationen offen, es ist die Möglichkeit, aber auch die Gefahr einer permanenten Gleichzeitigkeit von allem und jedem. Und diese Möglichkeit, gewissermaßen, dass Situationen immer platzen können, ist eigentlich fast Normalalltag geworden. Lehrer können und Lehrerinnen können wieder lange Geschichten erzählen von dieser, man gewöhnt sich daran, dass im Prinzip alles passieren kann. Man gewöhnt sich daran, die Situation im Klassenraum nicht als geschlossene Situation zu erwarten, sondern als eine offene, die eben jederzeit platzen kann. Das muss nicht immer unheimlich schlimm sein, aber es ist natürlich trotzdem ein, positiv ausgedrückt, eine Spannung, negativ ausgedrückt, ein ganz schöner Erwartungsstress, den man da als Normalfall annehmen kann. Die Erwachsenenwelt hat diese Informalisierung zunächst, als sie selber jung war, das ist ja die jetzige Generation in Power sozusagen, durchgekämpft, weitergetragen und nun hat sie sich eigentlich auch bis zu der alten Generation nach oben hin verlängert. Auch in Altenheimen geht es lockerer zu. Und die Gesamtgesellschaft hat sich mit dieser Informalisierung sehr stark abgefunden. Für Jugendliche und für Kinder hat das einen Vorteil. Es hat den Vorteil, dass Jugendliche und Kinder bestimmte Züge von Kindlichkeit eigentlich weitertragen können, hochstrecken können. Sie können heute mit 17, 18, auch mit 20 eine Menge Dinge tun, die früheren Generationen fürchterlich peinlich gewesen wären, weil das als kindisch galt. Also mich hätte man zum Beispiel mit 18 nicht auf ein Skateboard stellen dürfen. Ist gar kein Problem. Es ist auch kein Problem, dass 15-Jährige in der Schule wollen ihre Meerschweinchen mitbringen oder stellen bei der Klassenarbeit Teddybären vor sich hin. Sie brauchen gar nicht älter zu wirken, weil sie ja gleichzeitig so viele Zugänge zur Welt der Erwachsenen haben. Das heißt also, ich kann ja als 15-Jähriger auch bereits einen Freund haben und weil ich bereits einen Freund haben kann, kann ich es mir auch leisten, mein Meerschweinchen 3 Jahre länger zu haben. Was hieraus resultiert, ist also ein anderes Mischungsverhältnis eigentlich in der Mentalität. Jugendliche haben einen sehr frühen Zugang zu den meisten Aspekten der Welt der Erwachsenen und sie können sich gleichzeitig leisten, ihre Kindlichkeiten sehr lange zu strecken und fortzuführen. Auch an der Universität, also der Klientel, mit der ich ja hauptsächlich zu tun habe, würden die meisten Studierenden nicht beleidigt sein, wenn man sagt, sie sind Jugendliche oder die würden sich selber fast so bezeichnen. Wenn Sie das mal vergleichen mit dem Habitus Abiturientenfotos aus den 50er Jahren, die Leute wirken 20 Jahre älter. Der Preis ist allerdings, und ich will ja Ambivalenzen skizzieren, der Preis ist allerdings, dass in dieser Art von offenen Situationen, in dieser Art von Entstrukturierung, die Wahrnehmung erheblich zerstreut wird. Das heißt, ich bin zwar virtuos, sozusagen alles gleichzeitig wahrzunehmen, wie eine Chefsekretärin, wo 3 Telefone klingeln, aber es ist sehr viel schwerer geworden, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Es ist Wahrnehmungszerstreuung in dem Sinne, dass ich sozusagen eine flottierende Aufmerksamkeit für alles Mögliche habe, aber die sparsame, konzentrierte Konzentration für weniges eigentlich anstrengender wird. Es ist auch anstrengender geworden bei den Entstrukturierungen, dass die Menschen heute soziale Situationen, zum Beispiel Geselligkeitssituationen, selber subjektiv ausfüllen müssen. Da sitzen jetzt 10 Leute um einen Tisch und weil sie die Konversationsregeln nicht mehr kennen, müssen sie also irgendwie was miteinander anfangen. Und da gibt es viele, die sagen, das strengt mich ungeheuer an. Da war ja die Hälfte Leute, die kannte ich gar nicht. Dass die Konversation gerade ein Mittel ist, die zu erreichen, die man nicht kennt, ist in der Sichtweise etwas verloren gegangen, sondern es entsteht die Gefahr, dass ich gut kann mit denen, die ich kenne, und die, mit denen ich nicht kenne, die sind Lichtjahre für mich entfernt. Und ein weiterer Preis ist natürlich, dass unter diesen Bedingungen der Informalisierung und der Entstrukturierung, die, um das nochmal zu wiederholen, ihre befreienden Seiten haben, dass unter diesen Bedingungen eine Motivierung für eigene Umwege und Aufstübe nicht mehr so nahegelegt ist. Nicht, dass die Leute nicht selbstdiszipliniert sein könnten, das können sie schon, aber der Aufwand, mich selber zu motivieren, ist höher geworden. Auch die Gratifikation, so ungefähr, wenn du dich ganz doll anstrengst und zusammennimmst, kannst du dich ganz toll finden, ist nur bedingt gültig. Es gibt dann immer auch so viele, die sagen, selber schuld, wenn du das machst. Also gibt es gewissermaßen ein Bewusstsein, ich kann alles Mögliche machen, ich kann mich auch anstrengen, aber es könnte sein, dass ich es eigentlich nicht hätte machen sollen. Oder andersrum, dass Leute, wenn man sie um eine Aufgabe bittet, und das spielt dann in der Pädagogik wieder eine große Rolle, dass die Schüler etwas vorbringen, was man sehr kompliziert ausgedrückt den Konditionalitätsvorbehalt nennt. Bei Valentin heißt das, mögen tun wir schon wollen oder so ähnlich. Wenn, also die Motivation wird daran gekoppelt, dass die Bedingungen stimmen. Wir strengen uns schon an, aber der Raum muss gut sein, die Person muss nett sein, die Beleuchtung muss stimmen, ich muss was zu trinken haben, ich muss was zu essen haben und so weiter. Das sage ich nicht aus Spott, sondern ich will damit nur ausdrücken, dass die Summe der Bedingungen, die zur Selbstmotivation nötig sind, ist höher geworden. Wenn Sie traditionellere Gesellschaft im Kontrast nehmen, Polen, denke ich, oder Ungarn, auch ärmere Gesellschaften, so hat es eine Berufsgruppe besser in diesen Gesellschaften, das sind die Lehrer. Weil dort die Kinder alleine Lernsituationen noch so als derart motivierend empfinden im Vergleich zu dem sonst so kärglichen Alltag, dass diese Selbstmotivierungsproblematik noch gar nicht auftaucht. In stark modernisierten Gesellschaften wird sozusagen die Selbstmotivierung in das Innere der Menschen hinein verlegt und die müssen sich selber den Kick geben können und die müssen selber damit klar werden. Es könnte natürlich sein, dass in dieser Situation der Informalisierung, der Wahrnehmungszerstreuung Gegenreize auch attraktiv werden. Also Situationen, in denen unzerstreute Phasen da sind, in denen Konzentration, wenn nicht sogar Aura, also eine sehr dichte Atmosphäre da ist, dann plötzlich etwas ganz Seltenes und ganz Attraktives werden könnte. Eine dritte Tendenz, die ich anführen möchte und die sich nun auf die subjektiven Welten bezieht, ist die Möglichkeit in westlichen Gesellschaften, die sich stark modernisiert haben, die Möglichkeit der eigenen Innenwelt eine viel, viel höhere Aufmerksamkeit zu geben als früher. Auch hier wieder früher, die älteren Generationen würden jetzt sagen, da hatten wir keine Zeit zu. Es ist nicht eine Frage der Zeit, sondern es ist eine Frage der Semantik. Die Innenwelt, unsere Gefühle, unsere Ängste, neudeutsch, wie ich drauf bin, kriegt den Charakter eines legitimen Kriteriums, für manche Leute den hauptsächlichen Kriterium. Diese Innenaufmerksamkeit wird dann selber noch einmal versprachlicht, sodass es eine Sprache darüber gibt, wie man sich fühlt. Man kann das ausdrücken, man kann es benennen, man kann es selber benutzen, andere zu kritisieren, du machst jetzt, dass ich mich schlecht fühle und ähnliches. Der Vorteil, der Modernitätsgewinn dieser Situation liegt darin, dass moderne Gesellschaften erlauben, dass die Innenwelt der Menschen sich von der sozialen Situation abkoppelt. Ich kann die Eltern zu Hause besuchen und wir singen nochmal O du Fröhliche und ich kann in meinem Innern denken, was mache ich hier eigentlich? Und das ist ja nicht schlecht. Also die Möglichkeit, innerlich auszusteigen, die stellen solche Gesellschaften wie unsere es ist zunehmend zur Verfügung. Es ist aber auch ein Anspruch dahinter. Es ist eigentlich der Anspruch dahinter, dass wir hinter unseren sozialen Rollen als Zahnarzthelferin, als Feuerwehrmann, als Lehrer ein Selbst haben sollen, das nochmal was anderes ist. Und Sie werden mir das zugeben, wenn Sie nochmal die Situation, Sie treffen Leute, die Sie nicht kennen beim Essen und Sie unterhalten sich den ganzen Abend, dann wollen Sie ja irgendwann mitkriegen, dass die Zahnarzthelferin noch was hinter der Zahnarzthelferin hat. Sonst würden Sie doch sagen, naja. Also was die Rollensoziologie in den 50er Jahren behauptet hat, dass die Menschen gewissermaßen die Summe ihrer sozialen Rollen seien, das war die etwas schlichte Rollentheorie, gibt auch bessere, das trifft heute weniger denn je zu. Jemand, würde ich schon zugespitzt sagen, der ausschließlich die Summe seiner sozialen Rollen wäre, der würde von uns glatt den Ratschlag geben, in eine Psychotherapie zu gehen, weil man sagen würde, da fehlt was. Also gehört zur Konstituierung so eines Selbst, das hinter den sozialen Rollen ist, die Fähigkeit, dass ich mich, jetzt zitiere ich Niklas Luhmann, ich muss mich von den sozialen Rollen selber nochmal unterscheiden. Und ich muss zeigen können, dass ich mich von den sozialen Rollen selber nochmal unterscheide. Und sagen die Leute ein bisschen blass. Dazu kommt dann aber, dass ich mir gewissermaßen die Dauerfrage stelle, will ich etwas überhaupt? Oder was ist das überhaupt für eine Situation hier? Oder habe ich das nötig? Oder könnte ich nicht gerade ganz was anderes machen? Das heißt, der eigene innere Film, der mich selber kommentiert in meinem Selbstzustand, der wird lauter. der wird aufdringlicher und für manche Leute wird er ein so lautes, aufdringliches Grundrauschen, dass sie schon froh sind, wenn das Grundrauschen ab und zu mal aufhört. Man kann das positiv und negativ fassen und weil das jetzt alles schon sicher 10 Jahre alt ist, diese Tendenz, habe ich auch eine gewisse Neigung, ironisch darüber zu sprechen, was sicher nicht immer angebracht ist. Aber es gibt Leute, die fahren nach Nepal und erzählen einem alles Ernstes, wenn sie zurückgekommen sind, dass sie jetzt sehr viel über sich selber erfahren haben. Es gibt einen zynischen Witz, den ich auch mir nicht verkneifen möchte, dass in diesem Psychosprachenjargon jemand von einer dritten Person sagt, sie hat sich jetzt selbst gefunden. Und die zweite Person sagt zurück, hoffentlich ist sie nicht enttäuscht. Diese Ironie ist ja jetzt nicht, um diese Menschen zu verunglimpfen, sondern sie soll ironisieren, die etwas problematische Sichtweise, als wäre das selbst so etwas wie ein Besitz, wie ein Osterei, das unter dem Gras liegt und das ich plötzlich entdecke. Und viele haben das leidvoll erfahren, dass je reiner sie ihr selbst haben wollen und je mehr sie die anderen anfauchen, red doch mal von dir, umso mehr schneiden sie Menschen von ihren Kontexten ab und am Schluss hat man gar nichts mehr und nicht etwa das reine Selbst. Der Preis, der gezahlt wird für eine an sich erstmal bereichernde Tendenz, also die Tendenz, dass ich mein Innenleben als getrennt von den sozialen Situationen erfahre, der Preis könnte sein, dass wir alle in Gefahr sind, eine Overconsciousness zu kriegen, also eine Überbewusstheit unserer selbst. Das wäre dann das, was eigentlich Foucault in seinen Theorien untersucht hat, indem er sagt, die Subjektivierung der Menschen ist ein Kontrollblick, den sie auf sich selber werfen und weniger ein Befreiungsblick. Sie können sich das schnell klar machen, dass unter den Bedingungen solcher Overconsciousness, also wenn jeder so scharf in sich selber hineinhorchen kann, die Anfälligkeit für Schamgefühle paradoxerweise, oder nicht paradoxerweise, interessanterweise wächst. Die Kultur liberalisiert sich, aber die Menschen werden schamhafter, weil sie ganz andere Ideen haben, wessen man sich noch alles schämen könnte. Das führt dazu, dass es viele Situationen gibt, in denen es durchaus vorsichtiger zugeht, weniger exaltiert, weniger ausgelassen, weil alle Angst haben, sich was zu vergeben und beobachtet zu werden. Und die Schilderungen der älteren Generationen über ausgelassene Feste, die natürlich dann auch in Kontrast zu einem kärgeren Alltag stehen, scheinen mir das auch nahezulegen. Wenn wir heute Feste feiern, sind die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gebremster als vor 30, 40 oder 60 Jahren. Ich kenne auch Jugendliche, die hin und wieder Erwachsene einladen mit dem Argument, die lachen lauter. Also da kommt eher Stimmung auf. Man bewacht sich nicht so, in dem Sinne, dass jeder sich zurücknimmt, ich tu dir nichts, tu du mir auch nichts. Nun ist ja heute diese Möglichkeit der Subjektivierung, der Aufmerksamkeit für mein Innenleben gewissermaßen bereits eine Möglichkeit in der zweiten Generation. Und Jugendliche haben jetzt in einem doppelten Sinne damit zu tun. Jugendliche haben damit zu tun, weil sie diese Möglichkeit in sich selber hineinzugucken von Anfang an haben. Und weil die Eltern diese Möglichkeit auch haben und dadurch der Blick der Eltern sehr viel näher und sehr viel unentrinnbarer geworden ist als der Blick der alten Eltern. Weil sie werden mir zugeben, ein subjektivierender Blick von pädagogisch oder gar psychotherapeutisch aufgeklärten Eltern ist natürlich um etliches gefährlicher als der Blick eines, sage ich ruhig mal jetzt, eines etwas tumpen autoritären Herrn Papa, der ja doch eine Menge nicht mitkriegt. Heute ist die Möglichkeit geworden, dass unsere eigenen Kinder Projekte werden, die wir quasi projektbegleitend untersuchen. Wir haben eine ungeheure Fähigkeit zu wissen, was alles falsch laufen kann. Wir sind alarmierungsbereit, wenn irgendwie was nicht klappt. 16 hat immer noch keine feste Freundin. Und wir sind, wenn wir nicht aufpassen, ausgesprochen taktlos, weil unter der Flagge der Liberalität, wir reden über alles, auch intimste Bereiche ausgeleuchtet und plötzlich versprachlicht werden. Ich kenne Eltern, die über die Erotik ihrer Kinder mit anderen erwachsenen Freunden sprechen. Das führt für Jugendliche zum Teil zu dem Gefühl, also von einer Erwachsenengewalt gewissermaßen überbeobachtet zu werden, einem schwer entrinnbaren Blick ausgesetzt zu sein. Dies besonders in Milieus, die diesen Blick noch mehr trainiert haben als andere Generationen vor ihnen. Jugendliche haben dann das Problem, und damit hat dann Erziehungsberatung sehr häufig zu tun, dass die Eltern sich spezialisieren auf den alarmierten Blick und dann eine sehr intensive Kommunikation führen. Aber wenn es problemfreie Zonen sind, dann braucht man eigentlich nicht groß drüber reden. Es ist eine Daueraufmerksamkeit in diesen Fällen, ich sage eine Daueraufmerksamkeit, die gleichzeitig halbiert ist, weil es eine Daueraufmerksamkeit für die Probleme ist. Und so sinngemäß äußern Jugendliche dann auch in Gesprächen, dass sie sagen, die Eltern waren nie für mich da später. Und zweitens sagen sie, die haben mich nie in Ruhe lassen können. Ja, also beides gleichzeitig. Sie waren nie für mich da und sie haben mich nie in Ruhe gelassen. Und wenn das beides gleichzeitig da ist, kann das zu beträchtlichen Belastungen führen. Es hat meistens zwei Folgen, die die Lehrerinnen unter uns gut kennen werden und Lehrer. Entweder ich gebe gewissermaßen diese Direktheit sofort weiter. Das ist dann meistens, dass 28 Kinder wohl ganz, ganz, ganz viel persönlich für sich von der Lehrerin haben. Eine Art Gier, mein Selbst bestätigt zu bekommen. Und das andere ist dieses Dichtmachen und Zumachen. Ich lasse gar nichts mehr an mich ran. Also eine ausgesprochene Abblockierung, weil man gewissermaßen diese Dauerbeobachtung, diese Dauerkommentierung nicht mehr aushält oder nicht mehr akzeptieren kann. Hier könnte es also sein, dass die befreienden Effekte der Innenaufmerksamkeit gewisser Gegenkorrekturen oder gewisser Lernprozesse bedürfen. Wir müssen sozusagen freiwillige Bremsen ausbauen, wann wir diese Fähigkeit, uns gegenseitig auszuleuchten und auch in uns selber hineinzusteigen, gewissermaßen abmildern. Wann wir nicht alles Wissen, das wir über uns haben könnten, permanent benutzen. Diese drei Tendenzen, die ich Ihnen genannt habe, die wie gesagt zu drei Weltkonzepten in Verbindung stehen, sind also, wie Sie vielleicht haben nachvollziehen können, durchaus ambivalent. Die erste Tendenz war die der Thematisierung und gleichzeitig eine Neigung zur Eigenperspektive. Die zweite Tendenz war die einer Informalisierung und gleichzeitig die Neigung dazu, Wahrnehmung zu zerstreuen und Situationen diffus werden zu lassen. Und die dritte Tendenz war die einer gesteigerten Aufmerksamkeit für das Innere, mit dem Preis, dass sozusagen eine neue Anfälligkeit für Schamgefühle oder für das Gefühl, dem Blick anderer ausgesetzt zu sein, entstanden ist. Insgesamt könnte man sagen, es ist dies eine Selbstermächtigung in dem Sinne, dass Jugendliche hieraus Gewinne haben und dass Jugendliche hieraus neue Zugangschancen zur Welt, die ja nicht nur die Welt der Erwachsenen ist, gewonnen haben. Aber es ist auch eine Selbsttrivialisierung. Es ist immer auch die Gefahr, dass mich so eine Modernisierung und so eine Veränderung von Selbstverständlichkeiten klein macht. Dass es für mich schwieriger ist, die Fiktion von Originalität, von Größerwerden, von Erfahrungsgewinn aufzubauen. Was jedenfalls in diesem Kontext typisch zu sein scheint, und das ist schade, wenn ich das so lapidar sagen darf, nach dem ersten Kick einer Liberalisierungserfahrung, den die berühmte 68er-Generation mit diesen Tendenzen meistens gemacht hat, nimmt die Euphorie an diesen Tendenzen ganz, ganz, ganz rasch ab. Offenbar erlebt man dies nur als euphorisierend, wenn man es als Kontrast erlebt zu bestimmten Kindheiten. Man erlebt es offenbar nicht als euphorisierend, wenn man von Anfang an da reingeboren ist. Und Sie werden wenig Jugendliche finden, die solche Dinge, die würden das natürlich mit anderen Worten benennen, rundum als Gewinn oder als euphorisch machend beschreiben würden. Im Gegenteil, ich erlebe sehr viele Jugendliche, die für sich selber das umgekehrte Weltbild haben. Die würden mir also hier versuchen zu erzählen, wie viel leichter wir es früher gehabt hatten. Da war alles übersichtlich, da war alles orientierungsstark, da wusste man, wo es lang geht. Also sozusagen die ganze Leidensseite, die dumpfe Seite, die das ja in ungeheurer Weise gehabt hat, die wird heute schnell vergessen. Und es kommt bei raus, so schwer wie wir hat es eigentlich noch nie jemand gehabt. Es ist also in diesen Tendenzen ein Modernitätsfortschritt zu sehen, im Sinne einer nicht eines Fortschritts, den wir automatisch erleben, aber von Möglichkeitseröffnungen. Und es ist zu sehen gleichzeitig ein beträchtliches Regressionsrisiko, das in diesen Tendenzen liegt. Ich möchte noch kurz anfügen, dass die Sozialforscher viele, viele Streitereien haben und in viele Lager gespalten sind, was die eine Frage angeht, die in den 70er Jahren die Lieblingsfrage war, nämlich die Frage nach Klassen und Schichten. Also die sozialstrukturelle Zuordnung dieser Phänomene, zum Beispiel, wie verhält sich das zur Mittelschicht oder zur Arbeiterschicht? Oder wie verhält sich das zum Stadt-Land-Unterschied? Oder wie verhält sich das zur Geschlechtsspezifität jungen Mädchen? Ist ausgesprochen unklar. Ich kann also nur eine sehr unbefriedigende Antwort geben und sagen, einfache Zuordnungen sind nicht mehr möglich. Es ist jedenfalls nicht so, falls Sie diesen Verdacht haben sollten, dass Thematisierung, Informalisierung, Subjektivierung sozusagen das kleine Privileg einer großen Mittelschicht sind. Das ist nicht wahr. Es gibt sehr viele Arbeiterjugendliche, die diese Ausweitung der Thematisierung in ungeheurer Form mitmachen. Gut, zum Teil eben auf Schwarzenegger abfahren, aber jedenfalls einen Bilderansturm, einen Ansturm neuer Themen ungeheuren Ausmaßes haben, der mit der Welt der Eltern überhaupt nichts zu tun hat. Es ist so, dass sehr viele Unterschichtjugendliche Informalisierung erleben, auch in ihren Schulen, die beträchtlich sind. Und es ist auch so, dass sehr viele Subkulturen, auch Subkulturen zum Beispiel von Unterschichtpunks, die es auch gibt, Selbstbeobachtung betreiben. Die können sich tagelang darüber unterhalten, ob sie eine echte Punks sind oder nicht. Also die Zuordnung zu sozialstrukturellen Milieus ist nicht ganz so einfach. Man kann sagen, wo die ganze Geschichte herkommt. Sie ist sicher erst von der Herkunft eher ein Mittelschichtmilieu. Aber sie hat sich inzwischen auf sehr viele Bereiche der Gesellschaft ausgebreitet. Aber nicht die ganze Mittelschicht ist davon betroffen. Und natürlich auch nicht die ganze sogenannte Unterschicht. Gut, lassen Sie mich nun in der verbleibenden Zeit noch einige, wenn man so will, und das Wort will ich jetzt nicht zu hoch hängen, einige pädagogische Ausblicke aus dem Gesagten ziehen. Zunächst mal noch einmal betont, ich halte diese Tendenzen, in die Jugendliche also von Anfang an heutzutage mit hineinbezogen sind, ich halte diese Tendenzen im Prinzip für Gewinne. Aber man muss natürlich vom Milieu her, von der Sozialisation her, eine Minimalausstattung bekommen, um damit umgehen zu können. Die wird in einigen Milieus Jugendlichen nicht gegeben, ihnen enteignet. Das sind dann die berüchtigten Modernisierungsverlierer. Aber dass es Modernisierungsverlierer gibt, ist ein Argument gegen soziale Ungerechtigkeit. Das ist nicht ein Argument gegen die Modernität. Also ein Argument gegen soziale Ungerechtigkeit in diesem Sinne, alle Menschen hätten verdient, Chancen zu haben, Umgehensmöglichkeiten mit diesen Tendenzen zu lernen. Ich will mal, und die Pädagogen werden das gut kennen, drei verkürzende Umgehensmöglichkeiten Ihnen schildern, wo Schule voll ist heutzutage von, die ich nicht hochdramatisch finde, aber die ganz typisch sind. Und das sind sozusagen die Veränderungen der Selbstverständlichkeiten in der Schule. Bezogen auf die Thematisierungstendenz, also die erste Tendenz, werden Sie etwas finden, was ich nenne in meiner eigenen Sprache die Abgeklärtheitsfalle. Also Jugendliche stellen sich hin und sagen, bei allem und jedem kennen wir schon. Was ist daran neu? Eine Falle nenne ich es insoweit, als sich Jugendliche damit selber eine Falle stellen können, weil sie sich eventuell dem Zugang zu Neuem versperren. Und die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer wird ziemlich anstrengend, immer dafür zu werben, nun wartet doch erstmal ab, das kann doch ganz interessant werden, ihr denkt zwar, ihr kennt schon alles, aber es ist gar nicht so. Die zweite Falle, bezogen auf die soziale Welt, die Welt der sozialen Formen, besteht eben in der Informalisierung, die auch zur Folge hat, dass ganz viele Jugendliche ganz schnell immer wissen wollen, was kommt da raus. Ich nenne das die Plausibilitätsfalle. Was kommt da raus, wird ständig gefragt und man kommt als Pädagoge in einen Begründungszwang, der seine demokratischen Seiten hat, aber auch seine nervenden Seiten. Sie können heutzutage bereits im Kindergarten erleben, dass es da Kleine gibt, die sagen, setz euch mal im Kreis, dann kann jedes Mädchen fragen, warum eigentlich im Kreis? Und da können Sie mit sowas, haben wir immer so gemacht, nicht kommen. Also Pädagogik wird in sehr hohem Maße Plausibilisierungsarbeit, wo man ständig versucht zu werben, dass es sich lohnte, sich darauf einzulassen und dass man das ein bisschen später vielleicht auch merken wird, aber im Augenblick nicht immer gleich sagen muss, was nachher bei rauskommt. Und die Selbstbeobachtungsfähigkeit und die Selbstbeobachtungstendenz produziert auch eine Falle, die nenne ich die Betroffenheitsfalle. Das ist, dass ich die Dauerfrage stelle bei jedem Thema, in jeder Situation, was hat das eine mit mir zu tun? Das heißt, ich sehe einen Film, spielt in der Wüste, kann ich nur sagen, hat mir nichts gegeben. Also die Fixierung auf die Eigenperspektive kann dann zur Falle werden, wenn ich alle Themen, alle Situationen danach abklopfe, ob sie direkte Anschlussfähigkeit an meine jetzigen mentalen Gewohnheiten haben. Just dieses nennt man, und das ist kein Schimpfwort, sondern jetzt eine wissenschaftliche Kategorie, Egozentrismus. Egozentrismus ist nicht was Moralisches und nichts menschlich Schlechtes. Es heißt nicht Egoismus, sondern Egozentrismus heißt ganz einfach, meine Wahrnehmung ist so organisiert, dass ich, ohne dass ich das will, meine eigene Innenwelt immer in den Mittelpunkt stelle. Egozentristische Wahrnehmung funktioniert so, dass ich eigentlich davon ausgehe, die Welt ist so, wie mein Inneres aussieht. Oder andersrum, ich staune, wenn es was anderes ist, dann denke ich, warum ist nicht eigentlich die ganze Welt wie ich? Ich sage nur nicht um Gottes Willen, das wäre übel vergröbernd, alle Jugendlichen sind egozentristisch. Zumal die Pubertät in sich normalerweise immer egozentrisch ist. Sondern ich sage nur, diese Modernisierungstendenzen, die unterfüttern einen Egozentrismus, der an sich bei Pubertierenden immer schon da ist, und verstärken ihn. Und man muss nun aufpassen, diesen Egozentrismus nicht nochmal um ein weiteres gar pädagogisch zu fördern oder zu verstärken. Dazu ein paar Beispiele. Ich glaube, hier ist eine gewisse Akzentverlagerung auch in der Diskussion um Erziehungsreform, um Schulreform nötig, weil wir in unserem Jargon der Schulreform, jedenfalls dort, wo man sich als reformfreudig und progressiv versteht, was ich auch tue, ganz schnell die Neigung kam, die Identitätsbedürfnisse junger Leute in den Mittelpunkt zu stellen. Also die Standardkritik, können Sie auf jedem Elternabend hören, wäre, die Themen sollen möglichst lebensweltnah sein, die Sozialformen sollen so sein, dass nicht immer nur der Lehrer redet, sondern viel Gruppenarbeit, und das Selbstverhältnis der Schüler soll so sein, dass ihre Identität bestärkt wird. In der Schulpädagogensprache heißt das ja Schülerzentriertheit. Und meine These ist nun, dass diese Schülerzentriertheit sozusagen in eine Ungleichzeitigkeit geraten ist. Sie hat immer noch das Bild, als sei das Hauptproblem der Jugendlichen, dass sie in einer permanent kalten, nicht auf sie eingehenden Welt aufwachsen. Und die guten, progressiven Pädagogen sind die einzigen Rettungsanker der Schülerzentriertheit hinhalten. Der ganze Kontext hat sich aber völlig verschoben, sodass ich glaube, was für Jugendliche heute interessant ist, erstmal objektiv interessant, vielleicht auch subjektiv interessant, wären gerade Dezentrierung. Also zu erfahren, dass es spannend sein kann, zu erfahren, dass es bedeutsam sein kann, von meiner Identität abzusehen. Bei Winnicott gibt es den schönen Ausdruck der Good Enough Mother, der hinreichend guten Mutter, wie es auf Deutsch ein bisschen sperriger heißt. Ich nenne das mal Good Enough Strangeness, also hinreichend gute Fremdheiten, die pädagogisch interessant werden, hinreichend gute Dezentrierung. Hinreichend gut heißt nicht den Kühlschrank einführen, sondern ein Mittelfeld von Identitätsnähe, aber auch von Identitätsdistanz. Lassen Sie mich das eben nochmal auf den drei Ebenen, die wir hatten, kurz durchspielen. Auf der Ebene A des Zuganges zur kognitiven Welt könnte ich mir vorstellen, wird es heutzutage gerade interessant, nicht einen didaktischen Realismus zu haben, der sozusagen sagt, die Schule muss lebensnäher werden, in dem Sinne, dass die Schule die Welt nochmal kopiert, sondern interessant wird die Schule gerade dort, wo sie die Realität, die ja vermeintlich sowieso schon immer bekannt ist, in spannender Weise verfremdet. Also Schule wird interessant, wenn sie entveralltäglicht und nicht, wenn sie noch mehr trivialisiert. Schule ist nicht so interessant, wie sie oft selber meint, wenn sie sagt, mach doch die Fenster auf. Das ist so ein Bild, als wenn dann das pralle Leben reinkommt. Mein Gott, so interessant ist das Leben überhaupt nicht. Sondern interessant ist Schule, wenn man Perspektiven anbietet, mit denen man etwas, was man vermeintlich schon kennt, mit neuen Augen sehen kann. Also ein ganz kleines, schlichtes Beispiel. Ich selber habe auch unterrichtet. Ich habe unter anderem unterrichtet modernen Tanz. Vielleicht etwas verblüffend an der Stelle, aber man kann ja auch mal was anderes machen. Wenn Sie da Jugendlichen zum Beispiel Sie bitten, also gerade nicht reinkommen und sagen, jetzt wollen wir mal frei tanzen, jeder tanzt mal los, weil dann haben Sie den Effekt, dass ungefähr nach 2,5 Minuten hat jeder sein Bewegungsklischee entdeckt und macht das dann immer wieder, sondern das Gegenteil. Also ganz kleine Übung, Sie machen einfach nur einen Kreis um den linken Fuß von jedem im Raum und sagen, jetzt tanzt bitte, aber der linke Fuß bleibt im Raum. Kommt natürlich, oh, was soll das, was kommt da raus, gibt es im Leben kaum. Aber Sie glauben gar nicht, was die Tänzer, die Tänzerinnen für neue Bewegungsmöglichkeiten sich einfallen lassen, durch den ärgerlich künstlichen Zwang den Fuß in diesen blöden linken Kreis zu lassen. Also gerade die Künstlichkeit kann ja anregend sein und gerade die weltferne Annahme führt zu anderen Zugängen zur Welt. Der große Anthropologe Helmut Plessner hat das sehr schön gesagt, nur das Unvertraute kann man wirklich wahrnehmen. Also die Schwierigkeit wird, die Welt unvertraut zu machen und nicht zu sagen, nun lasst uns mal bitte über Bravo reden, die Zeitschrift, und so weiter, also immer ran an die Lebenswelt, dann würde alles schon sehr interessant werden. Auf der zweiten Ebene, der Ebene der sozialen Formen, würde ich auch sagen, ist das Prinzip, das heute überall gefordert wird, im Grunde eines der Steigerung von Nähe. Im Idealfalle, die meisten Lehrerinnen geben dann zu, das geht nicht, aber im Idealfalle möchten alle, dass es wie in einer Familie zugeht. Das wäre die ideale Schule. Bekannte hatten neulich den Sohn, der ist in der ersten Klasse, also jetzt dann seit August drin, der kam nach Hause und sagte, wir machen immer noch dasselbe wie im Kindergarten. Da wird also die erste Klasse organisiert wie eine Familie und Mama und Papa waren auch noch ganz lange oft einmal dabei vormittags. Es wird also nur sozusagen die repressive Seite der Unterscheidung von Familie gesehen und nicht die produktive. Dass ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen wahnsinnigen Stolz hat, wenn sie was ganz anderes erleben als die doofen Fünfjährigen. Also ist nicht die Familialisierung von Schule angesagt, sondern eigentlich das Prinzip, dass Schule Gesellschaft ist, dass Schule eine Institution ist, in der das Kind hoffentlich auch nette Erwachsene kennenlernt, aber diese Erwachsene nicht nur als nahe Personen erlebt, sondern auch als Rollenträger. Das ist ja gerade interessant an ihnen. Das heißt, hier auf der Ebene der Sozialformen in Schule wird es wichtig, nicht nur das Bild der Gemeinschaft zu haben, das dann irgendwann auch ein sehr gefährliches Bild ist, weil es viel zu sehr die Gleichartigkeit der Beteiligten im Blick hat, sondern auch eine produktive Entpersonalisierung, also nicht alles an der Person festzumachen, sondern dass es eine Gruppe gibt mit Formen eines zivilen Zusammenlebens, die man hoffentlich einsehen kann und wo das Verhältnis der Individuen zueinander nicht das ist von ganzen Menschen zu ganzen Menschen, die ich in jeder Form kenne, die sich ständig selber offenbaren, sondern die punktuell zusammenkommen und sich da hoffentlich gut verstehen oder mit Konflikten gut umgehen können. Also auf der Ebene der sozialen Formen ist gerade nicht der Eintopf, alles mit allem verrühren, das Interessante, sondern Formen zu finden, in denen Regeln eingehalten werden, vielleicht auch moderne Rituale zu finden. Auf der letzten Ebene, der Ebene des Verhältnisses zu sich selbst, ist es interessant, und auch dieses wäre Dezentrierung, nicht nur das zu lernen, was man macht, was man möchte, sondern selber die Erfahrung zu machen, dass man noch gar nicht weiß, was man alles wollen könnte. Und das kennen wir ja auch, dass man hinterher merkt, dass es eine Sache wert war. Das heißt natürlich keinen Freibrief, Schülerinnen in etwas hineinzuzwingen, aber wohl ihnen zur Verfügung zu stellen, die Möglichkeit, selber an sich andere Seiten, andere Präferenzen, andere Vorlieben zu erkennen, zu erleben, als sie das bisher wussten. Also nicht nur das zu machen, was immer schon als Bedürfnis da ist, sondern eine Möglichkeit zu geben, dass die Bedürfnisse sich selber ändern können. In der amerikanischen Sozialphilosophie gibt es den Ausdruck der Second Order Desires, der Bedürfnisse zweiter Stufe, also Bedürfnisse hoch zwei. Das sind Bedürfnisse, wie ich lernen möchte, mit meinen Bedürfnissen umzugehen. Ich kann mich nämlich auch gegenüber meinen eigenen Bedürfnissen versklaven, wenn ich immer nur ganz schlecht drauf bin, wenn sie nicht befolgt werden. Also kann ich das Bedürfnis haben, dass ich meinen eigenen Bedürfnissen gegenüber noch einmal Freiheit habe. Dies ist just übrigens der klassische Autonomiebegriff. Kinder drücken das sehr schön aus. In Alternativschulen gibt es den alten Witz, dass sie reinkommen und fragen den Lehrer, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen. Ich habe diese drei Ebenen mal genannt, weil sie Dezentrierung darstellen. Und ich hoffe, ich habe die Pointe rüberbringen können. Das war jetzt etwas gegen den Strich gebürstet der vorherrschenden schulreformerischen Semantik. Also gerade nicht immer sagen die Themen ran an die Jugendlichen, sondern die Umwelt, die Welt verfremden. Gerade nicht immer alles informalisieren und noch die letzte Regel abschaffen, sondern neue Regeln und neue Rituale in die Welt setzen, die aber besprochen werden, die einsichtig sind, die demokratisch sein müssen. Und gerade nicht immer nur den Bedürfnissen zu folgen und ständig zu fragen, ihr müsst wissen, was ihr wollt, sondern den Schülern die Möglichkeit geben, an sich selber zu lernen, dass sie zu ihren eigenen Bedürfnissen Stellung nehmen können, dass sie ihnen nicht einfach unterworfen sind. Dieses nennt wohldosierte Fremdheiten. Und ich glaube, es ist in der Schulreformszene zu lange im Grunde, dass die Zumutung von Fremdheiten rundum und immerzu gleichgesetzt worden mit Entfremdung. Das ist aber nicht der Fall. Diese Fremdheiten sind nicht Entfremdung, sondern sind tatsächlich Erweiterung eines sozialen und eines subjektiven Reichtums. Es schwingt da, vielleicht wurde das deutlich, eine gewisse Atmosphäre mit, die ich in einem Zitat, und dann bin ich am Schluss meiner Ausführung, Ihnen vielleicht schön vermitteln kann. Ein Zitat des Frankfurter Philosophen Fink Eitel, der das in sehr schöne Worte gefasst hat, was für eine zivilitäre Atmosphäre so eine Dezentrierung wäre. Man stellt sich dar, ohne sich zu entblößen. Man kommt einander nahe, ohne sich zu bedrängen. Man entfernt sich voneinander, ohne sich durch Gleichgültigkeit zu verletzen. Man wetteifert miteinander, ohne sich zu übervorteilen. Man entzieht gegebenenfalls die Zustimmung, ohne zu beleidigen. Man beschenkt einander, ohne sich zu beschämen. Dankeschön. Im Forum der Wissenschaft eröffneten wir heute den Vortragszyklus aus dem Quito-Kolleg. Er steht unter dem Gesamttitel Orientierungen in der Gegenwart. Professor Thomas Ziehe sprach über Jugendliche in ihren kulturellen Suchbewegungen, Veränderung von Selbstverständlichkeiten. Wir setzen diesen Vortragszyklus im Monat Juli mit 4 weiteren öffentlichen Vorträgen aus dem Quito-Kolleg fort. Am 6. Juli spricht Professor Walter Heinz über riskante Lebensläufe und neue Orientierungen. Wiederum um 21 Uhr auf Radio Bremen 2 im Forum der Wissenschaft. Radio Bremen 2.